إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter بإذن تعالى mit der Erklärung von Riyad al-Salihin von Imam Nawawi رحمه الله تعالى. Und wir haben, barakallahu fikum, angefangen mit dem Buch von Al-Khawf, Gottesfurcht. Und wir haben voriges Mal die Ayat genommen, die Beweise. Und heute machen wir weiter, inshallah, mit den Hadithen. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه. بارك الله فيكم. هذا الحديث ذكره المؤلف من باب الخوف والتحذير من مكر الله سبحانه وتعالى, من باب الخوف أن يظن العبد أنه من أهل الجنة فيترك العمل, أو أن يظن أنه من أهل النار فيترك التوبة. من باب, ذكره المؤلف, من باب أن يخشى وأن يخاف المؤمن ربه, لأنه لا يدري أهو من أهل النار أم من أهل الجنة. ومن باب الحث على عمل أهل الجنة, ومن باب الإيمان بالقدر, الإيمان بالقدر. ومن هذا الحديث علم من أعلام النبوة, علم من أعلام النبوة, وهو حديث عظيم ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الخلق. فالرجل أو الإنسان يكون 40 يوما نطفة, هذا المعتاد, قد يكون أقل من في بعض القضايا, وإنما هذا هو الأصل أنه 40 يوم نطفة, 40 يوم علقة, 40 يوم مضغة. هل كل الناس هكذا؟ لا, الله أعلم. عيسى هل كان خلقه مثل الآخرين؟ ما أستطيع نقول, ولكن يفهم من الحديث أنه عموما الإنسان يكون 40 يوما نطفة, 40 علقة, 40 مضغة, أي 120 يوم. وبعد 120 يوم يرسل إليه الملك, وهو ملك الأرحام, فينفخ فيه الروح, أي بعد 120 يوم يصبح هذا اللحم أو هذه القطعة تصبح بها حياة ويصبح إنسانا حيا. هناك بعض الأحاديث, انتبهوا بارك الله فيكم, ذكر البخاري إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. طب هنا ذكر 40 يوما ولم يذكر الثلاثة. هذا يسمى عند أهل العلم من باب الاختصار، يعني هو اختصر الحديث. مثل أنت تريد أن تصل إلى كلمة فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فتترك تقول في حديث إن أحدكم يجمع خلقه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها من باب الاختصار. ولكن بارك الله فيكم، الجنين إذا صار 120 يوم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، الملك يعني يكتب على جبينه أربع كلمات: الرزق والأجل والعمل والشقاء من السعادة. فقالوا يعني هنا لما الإنسان يكتب أصلا عليه هو من أهل الجنة أو من أهل النار فيما العمل، قال اعملوا وكل ميسر لما خلق، إنك ما تدري أنت من أهل الجنة أو من أهل النار، هذا يعلم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى عادل، الله سبحانه وتعالى لا يثنون أحد. والخوف يا أخوة في هذا الحديث من هذه الكلمة التي بعدها: فوالذي لا إله غيره. إنسان يعمل بعمل أهل الجنة، يعني يصلي يصوم يزكي ويتق الله وسبحان الله، يبقى بينه وبين ذراع، يعني خلص ما بقي له شيء حتى يدخل الجنة، ولكن كتب علم الله أنه من أهل النار، فتجده والعياذ بالله يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار والعكس. مثاله الناس استغربت في فارس في قتال، استغربوا فيه من شجاعته وقوته وتكلموا فيه ومدحوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم من أهل النار. سبحان الله، قالوا كيف هذا؟ فخرجوا فأصيب فوضع نصله على صدره وقتل نفسه. ورجل آخر كان من الذين يقاتلون ضد المسلمين، كان يسمى الأصيرم ابن بني عبد الأشهر أو من بني عبد الأشهر، هذا بارك الله فيكم كان يقاتل، وسبحان الله فأتى ودخل الإسلام وثم قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان من أهل الجنة. فنحن ما نعلم من أهل الجنة ومن أهل النار، ولكن نعلم أن المؤمن يحاول أن يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون من أهل الجنة، ولذلك يسأل يخاف العبد تقلب القلوب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. من هذا الحديث نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. Wir reden weiter über Gottesfurcht, Al-Khauf, und wir haben voriges Mal die Ayat durchgenommen. Heute machen wir weiter mit den Hadithen, und wir fangen an mit Hadith Ibn Mas'ud. Bei mir, wir haben, denke ich, fünf Hadithe Unterschied. Das heißt, bei mir 401, bei euch 376. Ibn Mas'ud berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, und er ist der Wahrhafte und der Glaubwürdige, erzählte uns folgendes Gleichnis: Jeder von euch bleibt als Samentropfens im Leibe seiner Mutter 40 Tage lang und dann weitere 40 Tage lang als ein besonderer Blutklumpen und dann weitere 40 Tage als ein besonderer Klumpen Fleisch. Und zuletzt wird ein Engel gesandt, der die Seele einbläst und auch angewiesen ist, vier Anordnungen niederzuschreiben, was sein, nämlich sein Unterhalt, Lebensdauer, seine Taten oder Handlungen lebenswert, und ob er glücklicher oder unglücklicher Mensch ist. Und dann sagte: Ich schwöre bei dem, außerdem es keinen Ilah gibt, dass einer von euch, der sich verhält wie die Bewohner des Paradieses, bis zwischen ihm und dem Paradies nur noch eine Elle bleibt und ihn das, was bereits aufgezeichnet worden ist, überkommt und er dann zu handeln beginnt wie der Bewohner der Höllenfeuers, er in dieses eintreten wird. Andererseits, wenn einer von euch wie die Bewohner des Höllenfeuers handelt, bis zwischen ihm und dem Höllenfeuer nur noch eine Elle verbleibt und ihn das bereits aufgezeichnet worden ist, überkommt und er anfängt zu handeln wie die Paradiesbewohner, er sogar ins Paradies gelangen kann. Al-Bukhari Muslim, die Übersetzung ist natürlich überhaupt nicht gut. Diese Übersetzung ist überhaupt nicht gut, Barakallahu fikum. Ich meine, da merkt man, man will das so wie literarisch machen, aber da könnte man mit anderen Wörtern vielleicht langsamer erklären und so weiter. Barakallahu fikum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist As-Sadiq al-Masduq. Was bedeutet As-Sadiq al-Masduq? Das bedeutet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde, alles was ihm offenbart worden ist, ist wahrhaftig und Wahrheit. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat alles überliefert, auch mit Glaubwürdigkeit und mit Wahrheit. Er erzählte den Sahaba, einer von euch, die Schöpfung, eine Person von euch, wird so aufgestellt in der Gebärmutter der Mutter. 40 Tage Samentropfen, das wird Wasser. 40 Tage Blutklumpen, Blut. 40 Tage dann Fleischklumpen, Fleisch. Nach 140 Tagen schickt Allah subhanahu wa ta'ala einen Engel, das ist Engel von der Gebärmutter. Dieser Engel haucht die Seele ein in dieses Fleisch und ist der Engel befohlen, vier Themen niederzuschreiben. Rizq mal. Rizq bedeutet Lebensunterhalt. Alles, was dieser Mensch bekommen wird. Dann Alter, wie alt diese Person sein wird. Und drittens Amal, das bedeutet Handlung der Person. Und dann zuletzt, ob diese Person von den Leuten des Paradieses ist oder von den Leuten der Hölle. Und dann sagte er, bei Allah subhanahu wa ta'ala, bei demjenigen, der keinen anderen Partner, Teilhaber hat, subhanahu wa ta'ala, der ist der einzige Ilah. Einer von euch handelt nach den Handlungen von Paradiesbewohnern, aber in dem Buch, in dem, was der Engel niedergeschrieben hat, steht er, dass er von den Leuten der Hölle ist. Dann tut er die Handlung oder handelt er nach den Handlungen von den Leuten der Hölle und dann kommt in die Hölle. Und umgekehrt. Eine Person handelt wie die Leute der Hölle. Und aber im Buch steht er, dass er ins Paradies kommt. Dann handelt er wie die Leute des Paradieses und er kommt ins Paradies. Mit dieser Gira ist normalerweise Elle. Und hier sagt er Handbreite in der Übersetzung. Eigentlich Gira ist Elle. Auf jeden Fall, das heißt allgemein, dass diese Person, Parakalofikum, dass diese Person oder eine Person überhaupt handelt. Und wir wissen nicht, ob wir ins Paradies kommen oder in die Hölle. Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wir müssen davon ausgehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala gerecht ist. Und dass wir handeln, wenn wir ins Paradies kommen möchten, dann müssen wir nach den Handlungen von Paradiesbewohnern handeln. Und wenn wir das nicht haben wollen, dann handeln wir wie die Leute der Hölle. Aber Fakt ist, Allah weiß das. Das heißt, Der Autor bringt diese Überlieferung als Warnung. Nicht, dass man sich selber überschätzt, indem man denkt, ja, ich mache etwas, dann habe ich alles getan. Nein, das weißt du nicht. Du musst immer davon ausgehen, dass die Lage sich schnell und rasch ändern kann. Du tust jetzt etwas, es kann sein, wenn du nicht weitermachst, dass du, al-iyadu billah, vom Weg abkommst und dann machst du sehr Schlechtes. Deshalb war das Bittgebet vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. O ändere der Herzen, festige unsere Herzen auf deiner Religion oder auf dem Weg der Praktizierung der Religion. Das heißt, der Muslim muss davon ausgehen, wir haben keine Garantie, weil wir das nicht wissen. Und wenn man sagt, ja, aber wenn Allah weiß, wer ins Paradies geht, wer in die Hölle kommt, ja, warum sollen wir handeln? Ja, Allah weiß das, aber wir nicht. Und Allah ist gerecht. Er wird niemals Unrecht tun. Und er musste das wissen, weil er der einzige Gott und Schöpfer ist, subhanahu wa ta'ala. Und wenn er das nicht weiß, dann ist er kein Gott mehr. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat dir Möglichkeiten gegeben. Und hier in dieser Überlieferung gibt es eine sehr schöne natürlich Information, und zwar wie der Mensch aufgebaut wird oder wie die Schöpfung ist. Und zwar 40 Tage erstmal ist man in Samentropfen, sage ich jetzt, Stellung, dann 40 Tage Blutklumpen, dann 40 Tage Fleischklumpen. Barakallahu fikum, in einer Überlieferung bei Bukhari kommt vor, 40 Tage ist der Mensch im Leibe der Mutter und dann schickt Allah subhanahu wa ta'ala den Engel. Diese Überlieferung heißt nicht, dass man die Seele nach 40 Tagen bekommt, nein, sondern diese Überlieferung ist nur gekürzt. Das heißt, er hat das gekürzt, die Überlieferung. Weil er bringt nur einen Teil vom Hadith und dann lässt er den anderen Teil. Deshalb soll man aufpassen. Sind 40. Nach 120 Tagen ist der Embryo ein Lebewesen für uns. Davor, das ist nicht. Da sagt man, aber nach 3 Monaten fängt das Herz zu klopfen. Ja, trotzdem. Das heißt nicht aber, dass man am Leben ist. Es gibt viele Leute, die schon gestorben sind, aber durch Maschinen kann man sie bewegen auch, wenn man will. Durch Maschinen. Aber das heißt nicht, dass sie am Leben sind. Und das ist das Gleiche. Wenn das Herz klopft, heißt nicht unbedingt, dass der Mensch noch am Leben ist. Das war Kalafikum aufpassen. Nach 120 Tagen, wenn der Embryo 120 Tage ist, dann bekommt dieser Embryo eine Seele und der Engel haucht diese Seele in das Fleisch ein. Und danach natürlich werden diese 4 Themen geschrieben. Das heißt, Allah weiß alles, was wir tun und was wir verlassen. Allah weiß genau, was wir von Lebensunterhalt bekommen. Und Allah weiß genau, ob wir ins Paradies kommen und die Hölle. Warum bringt der Autor diese Überlieferung hier in diesem Kapitel? Damit er uns etwas sagt. Und sagt, passt auf und überschätzt euch nicht. Überschätzt euch nicht in diesem Sinne. Und dann, barakallahu fikum, hier als Beispiel, subhanallah, schaut mal die Sache, wie das ist. Es gab einen Mann zu Zeiten vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, der hat tapfer gekämpft. So tapfer war er im Kampf. Die Leute haben gesagt, dieser Mann ist so tapfer, der ist ein richtiger Mann und sie haben ihn gelobt. Der Prophet sagte, euer Freund wird in die Hölle kommen. Sie haben das nicht geglaubt. Wieso? Dann sind sie nach draußen gegangen, sie haben ihn nochmal beobachtet, wie er kämpft. Dann war er verletzt und er hat sich selber getötet. Weil er so, sage ich jetzt in diesem Zusammenhang, arrogant war. Wieso wurde er verletzt? Dann hat er Selbstmord begangen. Und der ist von den Leuten und er in der Hölle. Auf der anderen Seite, es gab einen Mann, der gegen den Islam immer gekämpft hat und gegen die Muslime. Dann kam er zum Propheten, der hat den Islam angenommen und ist sofort mit dem Propheten in den Kampf gezogen und er wurde getötet. Der Prophet sagte, der kommt ins Paradies. Jetzt für unsere Vorstellungen oder für unsere, sage ich jetzt, Maßstäbe, eine Person, die immer gut getan hat und dann lässt er sich töten oder tötet er sich selber, diese Person kommt in die Hölle. Und eine Person, die immer schlecht gemacht hat und am Ende macht er eine gute Tat, kommt ins Paradies, ist das gerecht? Ja, das ist gerecht. Weil Allah weiß, wenn diese Person 10 Millionen Jahre leben würde, was würde diese Person machen? Und umgekehrt, Allah subhanahu wa ta'ala weiß genau auch bei dem anderen, wenn er 10 Millionen Jahre leben würde, dann würde er das, was würde er tun? Und wenn man davon ausgeht, dass Allah alles weiß, dann weiß man, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, wie man mit diesen Themen handelt. Aber Fakt ist, willst du ins Paradies, dann verhalte dich wie die Leute des Paradieses und handle wie die Leute des Paradieses. Willst du nicht, dann ist es deine Entscheidung. Aber Fakt ist, die Herzen ändern sich schnell. Wie der Prophet sagte, subhanallah. So schön hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das erklärt. Er sagte, die Herzen oder das Herz ist wie ein Baumblatt, wie ein Vogelfeder unter einem Baum schwebt. Also wenn Feder, er schwebt, wie das schwebt, so langsam im Freifall, der dreht sich um und so weiter. Und am Ende fällt das auf den Boden. Und das ist das Herz, wie das am Ende bleibt. So schöne Erklärung für unsere Herzen. Und überlege dir selber, ich meine, du kannst jetzt traurig sein, dein Herz ist eng und. Und danach vielleicht zwei, drei Wörter oder eine Handlung, dann bist du froh und lebensfreundlich und sowas. Genau wie diese Vogelfeder. Tak, tak. Möge Allah uns bewahren. وعنه أي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الله أكبر. رواه مسلم. هذه بارك الله فيكم جهنم. انتبه. 70,000 زمام. الزمام هو المكان الذي يؤخذ منه الشيء. فعلى كل 70,000 زمام وكل زمام يجر من 70,000 ملك. فكم هي كبيرة جهنم. تكاد تميز من الغيظ. يعني تكاد تقطع نفسها من الغيظ. نفسها يأكل تأكل بعضها بعض النار. وعدت والعياذ بالله للظالمين والمتكبرين والمتجبرين. يا أخي الملائكة خلقها عظيم. وتصور أن ملكا من حملة العرش. أن ملكا من حملة العرش أذن للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يحدث صلى الله عليه وعلى وسلم عنه ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفق الطير 700 سنة. 700 سنة من هون لهون. فكيف هذا الملك عظيم والملائكة خلقها عظيم. جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل له 600 جناح وقد سد الأفق ولو ضرب بجناح واحد الأرض لجعل عاليها وسافلها. فكيف هذه 70,000 عند زمام واحد 70,000 زمام. 70,000 ملك. فنسأل الله العافية والسلامة، بارك الله فيك. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. أهون هؤلاء الناس عذابا، أقل شيء، هو يرى أنه أكثر الناس عذابا، ولكن سبحان الله يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. وهو أبو طالب، طبعا هو أبو طالب. ذاك يا أخوة الإنسان لما يفكر بهذا الأمر ليش، فيقول لنفسه فقط: لماذا أعصي ربي أو أظلم أو أفعل ذلك حتى يكون مصيري هذا؟ ليش؟ لا، ما أريد هذا المصير. ويعلم أن هذه الدنيا زائلة 60-70-80 سنة، فلا يضيعها، والوقت يمشي بسرعة، فلا يضيع هذه الدنيا بالمنكرات والحرام فيخسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعن سمر ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. نار لما تأخذ الناس وتأكلهم، طبعا النار ما تأكل من المصلي، من المصلي بارك الله فيكم، ما تأكل مواضع السجود، ولكن هذا أمر عظيم يوم القيامة. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. يعني الإنسان لما يقوم يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى يعرق، وهذا العرق يصل إلى ركبتيه ويصل إلى صدره ويصل إلى شحمة أذنيه لكثر الذنوب التي قام بها، يعرق من الخوف لأن الشمس تكون قد اقتربت منه. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. في رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أراك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه أشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين. الخنين هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف، يعني من كثر البكاء الذي بكوه. النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة والنار، ولما رأى النار خاف النبي صلى الله عليه وسلم خوفا شديدا، وقال: لو تعلمون ما أعلم، أي لو تعلمون ما سيحدث مع الناس، لو رأيتم ما رأيتم لبكيتم وليس ضحكتم. هذا لا يعني أنه لا يجوز الضحك، كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يضحك، الصحابة كانوا يضحكون، وإنما ساعة وساعة لما يكونوا في موقف البكاء فهم الذين يبكون، وفي موقف الضحك يضحكون، وفي موقف الجد من أهل الجد، وفي موقف العاطفة من أهل العاطفة، وفي موقف العلم من أهل العلم، وفي موقف العمل من أهل العمل. هكذا يكون المسلم. ولكن يا أخوة عذاب النار شديد، فالإنسان يجب دائما أن يفكر في هذا الأمر، وأن يضع نصب عينيه، بارك الله فيكم، أن يضع نصب عينيه أن عذاب الله شديد وأنه لن ينجو أحد. فنسأل الله العافية. أحد عصى الله سبحانه وتعالى وأشرك بالله وكفر بالله، فهذا يوم القيامة سيحاسب فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. ابن مسعود رضي الله عليه برichtete, der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte, an diesem Tag, das wird der letzte Tag, wird die Hölle hergezogen werden und sie wird 70.000 Zügel haben und jeder Zügel von 70.000 Engeln gezogen werden. Und Nu'man ibn Bashir berichtet, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, dass die geringste Qual in der Hölle sein werde, dass zwei Stück glühende Kohle unter die Füße eines Schuldigen steckt werden, wodurch ihr Gehirn kochen wird. Sie wird sich selbst als die am schlimmsten bestrafte Person betrachten und doch wird sie die am wenigsten bestrafte Person sein. Samur ibn Jundub berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, einigen von denen, die für das Höllenfeuer bestimmt sind, wird das Feuer bis zu ihren Knöcheln, anderen bis zu ihren Knien, anderen bis zu Teile und anderen bis zu ihren Kehlen emporsteigen. Und Ibn Umar berichtete, dass das Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, am Tage des Gerichtes werden die Leute vor dem Herrn der Welten stehen, einige von ihnen in Schweiß gebadet bis zu den Ohren. Bis zu den Ohren. Und Anas radiallahu alaihi berichtete. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hielt uns eine Ansprache, wie ich sie nie zuvor vor ihm gehört hatte. In ihrem Verlauf sagte er, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, würdet ihr wenig lachen und viel weinen. Daraufhin bedeckten die Anwesenden ihre Gesichter und begannen laut zu schluchzen. In einer anderen Version heißt es, einige Berichte von den Gefährten gelangten zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Daraufhin wandte er sich an sie und sagte, Paradies und Höllenfeuer waren zu sehen, wie ich sie bis zum heutigen Tag noch nie gesehen habe, sowohl im Guten wie auch im Schlechten. Wenn ihr wüsstet, was ich weiß, würdet ihr wenig lachen und viel weinen. Dieser Tag war der härteste Tag für die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie bedeckten ihre Gesichter und begannen laut zu weinen. Barakallahu fikum, das geht darum, in diesen verschiedenen Überlieferungen, man merkt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber hat große Angst gehabt, als er über die Hölle gesprochen hat, sallallahu alaihi wasallam, als er über diese Strafe gesprochen hat. Manchmal sagt man uns ja, Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherzig, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht und vergibt. Aber hier, diese Strafe und diese Hölle, die bestimmt worden ist, warum? Ja, Allah hat uns das erklärt. Allah hat uns das erklärt. Indem Allah subhanahu wa ta'ala uns gesagt hat, das Paradies ist vorbereitet für die Leute, die Gutes getan haben, die rechtschaffen gehandelt haben und die Allah gefürchtet haben. Und die Hölle ist für die Leute bestimmt, die Schlechtes getan haben. Wenn du das weißt, dann brauchst du nicht Schlechtes zu tun. Versuch Gutes zu machen. Aber wir sind Menschen und wir machen Fehler. Wir machen Fehler. Aber Allah hat uns auch Möglichkeit gegeben, wenn wir Fehler gemacht haben, dass wir das wieder gut machen, indem wir Reue zeigen, indem wir Allah um Verzeihung, Vergebung bitten. Wir werden 76, 80 Jahre leben und danach werden wir sterben und danach kommen wir in die Gräber und danach werden wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und Allah wird mit uns abrechnen. Deshalb diese Überlieferungen, die sind dafür da, damit der Muslim sich Gedanken macht. Überleg dir, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ich habe die Hölle gesehen und das Paradies. Wenn ihr wüsstet, was ich weiß über Hölle, dann werdet ihr so viel weinen und nicht mehr lachen, weil die Sache so gefährlich ist und die Strafe der Hölle so gewaltig ist, dass man sich nicht vorstellen könnte. Und der Prophet hat das gemacht, damit die Leute Gottesfurcht bekommen, damit die Leute auch Allah subhanahu wa ta'ala fürchte, damit sie sich ändern. Das heißt, Barakallahu fikum, überlegt euch, die Sahaba fingen an zu weinen, laut zu weinen. Das war so ein schwerer Tag für sie, nachdem sie das gehört haben, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Überlege dir, am letzten Tag stehen die Leute vor Allah subhanahu wa ta'ala und keiner sagt was. Und man schwitzt und schwitzt und schwitzt. Und manche, der Schweiß ist bis ihre Knien, andere bis ihren Brüsten. Und bei manchen, sie werden in Schweiß baden. Subhanallah. Das wird bis zu Ohrläppchen ist Schweiß bei ihnen. Weil sie gesündigt haben. Und weil sie diesen Tag fürchten. Und die Leute, die ins Feuer kommen, das Feuer wird sie, subhanallah, das Feuer wird sie aufnehmen. Manche bis Knien, manche bis Becken, manche bis Brust, manche bis Hals, manche bis Ohren. Das heißt, aber die Stellen, bis wo du ist, werden nicht berührt von der Hölle oder von dem Feuer. Und da sollen wir aufpassen, Barakallahu fikum, der Prophet sagte uns, dass die Hölle sich selber verbrennt und sie wartet auf die Leute. Sie ist da. Die Hölle ist da. Und deshalb, Barakallahu fikum, sagt nachher, man muss aufpassen, was der Prophet hier gesagt hat. Er hat gesagt, ich habe die Hölle gesehen. Ich habe die Hölle gesehen. Sie hat 70.000 Zügel. Und jeder Zügel wird von 70.000 Engeln gezogen. Uff. Allahu Akbar. Was ist das für eine Schöpfung? Überleg dir. Weißt du, die Engel, die sind so groß. Die sind so groß. Der Prophet sagte, Allah hat mir Erlaubnis gegeben, dass ich von einem Engel, von den Engeln, die den Thron Allahs tragen, dass ich von ihm erzähle, zwischen sein Ohrläppchen und sein Hals. Ohrläppchen und Hals, das sind 700 Jahre. Nur hier, das wird so ungefähr 2-3 cm. 700 Jahre. Das heißt, wie groß ist der Engel da? Der Prophet sagte, ich habe Jibril gesehen, der hat 600 Flügel und der nahm den ganzen Horizont auf. Und wenn er nur einen Flügel gegen die Erde, mit einem Flügel gegen die Erde schlägt, dann wird oben, unten und unten oben. 70.000 an einem Zügel, 70.000 Zügel. Deshalb die Hölle wird immer sagen, ich will mehr, ich will mehr. Takadu tamayyazu min al-ghayz. Sie kann platzen vor dem Hass gegenüber diese Leute, die schlecht getan haben. Und die leichte Strafe in der Hölle ist, zwei glühende Kohle an den Füßen, dann wird Gehirn davon kochen. Überlege dir. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, man sollte solche Bilder vor seinen Augen halten, wenn man etwas Schlechtes macht. Wir brauchen keine Sünden zu machen. Wir brauchen nichts Schlechtes zu machen. Wir sollten eigentlich versuchen, anders zu sein. Und subhanallah, liebe Brüder, Barakallahu fikum, auch die Schwestern, Man musste sich hier wirklich diese Sachen bemerken. Das heißt nicht, dass wir überhaupt nicht lachen oder dass wir unser Leben nicht leben. Doch, wir leben und wir lachen. Der Prophet selber hat gelacht und hat gelächelt und hat gespielt mit seinen Frauen, mit seinen Kindern und so weiter. Mit Hassan Hussein und mit anderen Kindern von Sahaba hat er Spaß gemacht und mit Sahaba selber. Aber das heißt Zeit und Zeit. Wenn das Zeit wir erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala, ist das anders, als wenn das Zeit ist für die Frau oder für die Kinder und so. Und so sollte der Muslim sein. Aber Fakt ist, die Hölle ist groß. und man muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Auf keinen Fall. Jeder von uns sollte sich diese Gedanken machen. 60, 70 Jahre werde ich leben und das wird schnell vergehen. Und dann gibt es ewiges Leben. Man sollte niemals wegen Genuss in diesem Leben der ewige Genuss des Paradieses verlieren. Und jeder muss für sich selber bestimmen. Wir können nicht jemanden zwingen, etwas zu machen oder etwas zu verlassen. Und man merkt, Barakallahu fikum, dass der Autor sehr viele Hadithe zu diesem Thema gebracht hat, weil dieses Thema wichtig ist. Du musst erstmal wissen, wie Allah subhanahu wa ta'ala, du musst wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala groß ist und dass seine Strafe gewaltig ist. Damit du auch etwas im Herzen bekommst, Allah subhanahu wa ta'ala kann dir eine Strafe verhängen, wann er will, subhanahu wa ta'ala. Und Allah ist barmherzig. Und deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Barmherzigkeit kommt mein Zorn zuvor. Wäre das anders? Wären wir jetzt vernichtet. وعن المقداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل الميل الذي تكتحل به العين. قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبه ومنهم من يكون إلى ركبته ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلى الجامع. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. وعنه عن أبي هريرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار حتى انتهى الآن إلى قعرها فسمعتم وجبتها. رواه مسلم. سبحان الله. أما بارك الله فيكم حديث دنو الشمس فهي شمس الآخرة. والميل هذا أو الميل إما أن يكون الذي يدخل في المكحلة أو أن يكون مسافة الميل. وهذه شمس الآخرة فالناس تعرق على قدر خطاياها وعلى خوفها من الله سبحانه وتعالى. فمنهم من يلجمه العرق حتى الجامع. وما حديث الحجر يا أخوة أي جهنم 70 خريفا قعرها. سبحان الله 70 خريف يعني 70 سنة. حجر يرمى 70 سنة يحتاج إلى أن يصل إلى قعر جهنم. إذن جهنم يجرها عليها 70,000 زمام وكل زمام يجره 70,000 ملك وقعر جهنم 70 خريفا. فكم هذه جهنم؟ الله أعلم. الله أعلم. نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. المقداد رضوان الله عليه أرسلته المقداد بن عمر Ich hörte den Gesandten Allah صلى الله عليه وسلم sagen, am Tage des Gerichtes wird die Sonne so dicht bei den Leuten stehen, als wäre sie nur ein Meil von ihnen entfernt. Wie Meile. Suleiman ibn Amr, der diesen Hadith von al-Miqdad berichtet, sagte: Bei Allah, ich weiß nicht, was er mit dem Nil gemeint hatte. Die Menschen werden gemeint. Das heißt, er meinte: Ist das diese Meile als Entfernung oder ist das Nil, das ist Barakallahu Fikum, dieser Stäbchen, was man in den Kuchel, es gibt so Kuchelbehälter, diese schwarze Augenfärbung, für Augenlider, Entschuldigung. Es gibt so klein und da gibt es Mekhala, das ist wie Stab, du tust das drin und dann holst du es raus und tust du Kuchel. Er sagt, ist das damit gemeint oder wirklich die Meile als die Entfernung? Die Menschen werden ihren Taten gemäß schwitzen. Der Schweiß einiger von ihnen wird bis zu ihren Knöcheln reichen, der andere bis zu ihren Knien, der anderen bis zu ihrer Hüfte, und einige werden von ihrem Schweiß völlig umgeben sein. Der Prophet sallam deutete dazu mit seiner Handfläche auf seinem Mund. Also die werden total im Schweiß sein. Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtet, der Prophet sallam sagte, die Menschen werden am Tage des Gerichtes oder am letzten Tag so sehr schwitzen, dass die Erde davon durchtränkt wird bis zu einer Tiefe von 70 Ellen. Und die Menschen werden davon umgeben sein, so dass es bis zu ihren Ohren reicht. Und auch Abu Huraira erzählte, eines Tages waren wir bei dem Propheten, als wir ein Geräusch hörten. Als wir ein Geräusch hörten. Der als ob etwas heruntergefallen wäre. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte uns: Wisst ihr, was das war? Wir sagten: Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Er sagte: Das war ein Stein, der vor 70 Jahren ins Höllenfeuer geschleudert wurde. Er rollte seitdem und hat soeben sein Ziel erreicht. Ihr habt soeben das Geräusch seines Auftreffens gehört. Ein Stein wurde in die Hölle fallen lassen. 70 Jahre lang. Das heißt, die Hölle ist so groß, die hat 70.000 Zügel. Jeder Zügel wird von 70.000 Engeln gezogen und das ist 70 Jahre tief. So ist groß die Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Man hat ein Geräusch von einem Gegenstand, was gefallen ist. Sag mal, was war das? Die Sahaba haben auch das gehört, nicht nur der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Was war das? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen das erzählt. Und die Leute werden am letzten Tag stehen. Und diese Sonne am letzten Tag, die ist die Sonne vom letzten Tag, weil die Sonne, diese heutige Sonne wird weg sein. Aber es gibt extra eine Sonne am letzten Tag. Die wird so nah an die Leute sein und die Leute werden schwitzen laut dem, was sie gemacht haben in diesem Leben. So muss man sich Gedanken machen, Barakallahu Fikum, wenn wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen, am letzten Tag, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Diese Bilder sind für uns wichtig, damit man immer sich Gedanken macht, wenn man eine Handlung macht. Wenn man Unrecht tun würde, oder wenn man Schlechtes tun würde, oder wenn man, wal'iyadu billah, Sünden tun würde, sollte man sich Gedanken machen davor, wie wird das am letzten Tag, wenn man vor der Hölle steht, wie wird das am letzten Tag, wenn man, wie wird das am letzten Tag, wenn man vor Allah subhanahu wa ta'ala steht und das Ganze betrachtet, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das soll mal aufpassen, Barakallahu Fikum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von uns annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf den richtigen Weg Islam festigen. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Hadith Nummer 405 bei euch, 410 bei mir, haben wir schon behandelt. deshalb das nächste Mal, das nächste Mal, Barakallahu Fikum, machen wir Hadith 411. Heute ist 6.11. طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا wenn ich was Gutes gesagt habe dann durch jeden Fall Allah subhanahu wa ta'ala wenn ich was Falsches oder Schlechtes gesagt habe von mir und von Shaitan möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen annehmen سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام